WDR 5. Neugier genügt. Als Ellen Pau am 27. März vor die Presse tritt, lächelt sie, obwohl sie gerade vor Gericht eine Niederlage einstecken musste. I want to thank my family and my friends for your love and support during these very challenging times. Ich möchte mich bei meiner Familie und meinen Freunden für ihre Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken, liest sie von einem Blatt ab. I have told my story and thousands of people have heard it. If I've helped to level the playing field for women and minorities in venture capital, then the battle was worth it. Ich habe meine Geschichte erzählt und Tausende haben sie gehört. Wenn ich es geschafft habe, die Bedingungen für Frauen und Minderheiten in der Risikokapitalbranche fairer zu machen, dann hat sich der Kampf gelohnt, beendet Pau ihr kurzes Statement. Pau hatte ihrem ehemaligen Arbeitgeber, der Risikokapitalgesellschaft Kleiner Perkins Caulfield & Byers, Diskriminierung vorgeworfen. Dieser würde bei Beförderungen Frauen systematisch übergehen, klagte die ehemalige Juniorpartnerin. Als sie sich darüber beschwerte, habe sie ihren Job bei Kleiner Perkins verloren. Das Gericht sah die Diskriminierung als nicht erwiesen an. Pau scheiterte. Doch das Urteil geriet fast zur Nebensache, denn das Verfahren bot einen Blick in die recht verschlossene Welt des Silicon Valley, in der unbestritten Männer das Sagen haben, weiße Männer. Mit dem Fall Pau vs. Perkins erhielt eine Diskussion, die seit dem vergangenen Sommer in dem Rest der USA geführt wird, erneuten Schwung. Warum gibt es so wenige Frauen und Minderheiten im Silicon Valley? Und wie lässt sich das ändern? Apple is catching heat over a recent report about its employees. The report shows among the 98,000 hired, only 30% are female. Now, in a blog post released today by Google titled Getting to Work on Diversity at Google, the company disclosed for the first time ever their workplace diversity statistics. Well, they're not very good. Out of the roughly 44,000 people that Google employed at the beginning of this year, 61% of them are white and only 30% of their workforce is made up of women. Noch zu Beginn 2014 war nicht öffentlich bekannt, wie viele Männer und wie viele Frauen Google, Apple und Co. jeweils beschäftigen. Ebenso wenig war klar, wie sich der Mitarbeiterstab der großen Technologiefirmen ethnisch zusammensetzt, wie hoch der Anteil Schwarzer ist oder derjenigen hispanischer oder asiatischer Herkunft. Oh, good morning. Mitte März war der amerikanische Bürgerrechtler Jesse Jackson zu Gast im texanischen Austin bei der Technologiekonferenz South by Southwest Interactive. Der inzwischen 73-Jährige mag ein ungewöhnlicher Gast hier sein, wo sich alles um neue Entwicklungen im Technologiebereich dreht. Aber der Wegbegleiter von Martin Luther King hat wesentlichen Anteil daran, dass das Silicon Valley sein kleines Geheimnis nicht länger verheimlichen konnte. Mit seiner Organisation Rainbow Push Coalition setzt sich Jackson seit über 10 Jahren für eine größere Vielfalt im Silicon Valley ein. Die Gruppe kaufte Aktien, erhielt damit die Erlaubnis, an Aktionärsversammlungen teilzunehmen, unter anderem bei Microsoft. Dort forderten sie die Veröffentlichung der Zahlen. Einen Monat später dann die Gewissheit. Die meisten Microsoft-Mitarbeiter waren Männer. Gerade mal 24% aller Angestellten waren weiblich. Und die meisten waren weiß. Zwar machen Schwarze rund 13% der amerikanischen Bevölkerung aus, bei Microsoft lag ihr Anteil bei 3,4%. Und bei den anderen Unternehmen sah es ganz ähnlich aus. Nur etwa jeder dritte Mitarbeiter von Google ist weiblich. Von den Programmierern sind gerade mal 16% Frauen. Facebook hat 31% weibliche Angestellte, Yahoo 37, LinkedIn 39. Jesse Jackson verglich die neue Transparenz mit anderen Errungenschaften der Bürgerrechtsbewegung. In einer Phase unseres Kampfes führten Firmenchefs viele Gründe dafür ins Feld, keine Frauen oder Schwarzen einzustellen. Das war jetzt im Silicon Valley anders. Sie haben sich für diese Zahlen geschämt. Die waren ihnen einfach peinlich. Margaret O'Mara unterrichtet amerikanische Geschichte an der University of Washington in Seattle. Sie schreibt gerade ein Buch über die Anfangsjahre des Silicon Valley. Here you have this era when more and more progress in terms of social equity was made, right? Wir hatten zum Beginn des Silicon Valley gerade eine Zeit hinter uns, in der Riesenfortschritte gemacht wurden. Mehr Frauen begannen zu arbeiten und Schwarze erhielten Bürgerrechte. Und trotzdem haben wir hier diesen Ort, der momentan eines der wichtigsten Wirtschaftszentren der Welt ist. Und hier ist dieser Fortschritt noch nicht eingetreten. Was zum Teufel ist da schiefgelaufen? Eine der wenigen Frauen unter vielen Männern war damals Tally Whitney. Die studierte Informatikerin kam 1986 ins Silicon Valley und war einsam, bis sie Anita Borg kennenlernte. Der Computerwissenschaftlerin ging es ähnlich. Deshalb richtete sie eine Mailingliste namens Sisters ein, ein Wortspiel aus System und Sisters. Sie wollte ein Forum für Frauen in der Computerbranche schaffen. Ein erstes Treffen war für Tally Whitney schon fast ein Erweckungserlebnis. I must admit that da waren all diese Frauen, die über Technologie geredet haben. Da habe ich erst gemerkt, wie die Männerdominanz mein Denken beeinflusst hat. Really impacted my thinking. 1994 riefen Whitney und Borg das Fachtreffen Grace Hopper Celebration of Women in Computing ins Leben. Bei der ersten Konferenz kamen 500 Frauen. Heute leitet Whitney das nach ihrer Freundin benannte Anita Borg Institut. Die gemeinnützige Organisation arbeitet mit Frauen im Technologiebereich zusammen und Unternehmen, die viele technische Mitarbeiter haben, und erfährt gerade enormen Zulauf, erzählt Whitney. The conversation was elevated last year. Dieses Thema hat vergangenes Jahr einen Schub wie nie zuvor bekommen und das ist sehr aufregend. Einige groteske Geschichten sind an die Öffentlichkeit geraten, aber nur so kann man Veränderungen herbeiführen. Die grotesken Geschichten, auf die sie anspielt, damit meint sie unter anderem die von Whitney Wolf, Mitbegründerin der Dating-App Tinder. Sie verklagte ihr eigenes Unternehmen wegen sexueller Belästigung. Monatelang sei sie bedrängt, schikaniert und am Ende aus dem Unternehmen gedrängt worden, weil sie eine Frau sei, behauptet Wolf. Auch der Chef der Kurznachrichten-App Snapchat, Evan Spiegel, bekam Ärger für ein paar äußerst pikante, frauenfeindliche E-Mails, die er noch als Mitglied einer Studentenverbindung an der kalifornischen Universität Stanford geschrieben hat. Es sind aber auch solche Geschichten, die Catherine Minshew erzählt. Minshew ist 29 Jahre alt und Unternehmerin. 2011 gründete sie die Karriereplattform The Muse. Um Geld für ihr Startup einzusammeln, führte sie über 80 Gespräche mit möglichen Investoren. I have encountered some of the worst stuff. I've had people. Sie habe dabei ein paar richtig miese Dinge erlebt, erzählt die ehemalige Unternehmensberaterin. Unter anderem sei ein Investor an ihrem Startup interessiert gewesen und an einer sexuellen Gegenleistung. Doch das viel größere Problem seien für sie die kleinen, allgegenwärtigen Vorurteile, auf die sie stoße. Häufig werde sie auf Network-Treffen als die Freundin von betrachtet oder als die Neue im Team. Es ist die alltägliche, oft auch unbeabsichtigte Diskriminierung, von der viele Frauen, die im Technologiebereich tätig sind, berichten, das nicht ernst genommen und übersehen werden. The backlash growing here in this country after those controversial comments from Microsoft's CEO. Mitten in der Diskussion darum, wie man das Silicon Valley attraktiver für Frauen machen könnte, leistete sich Microsoft-Chef Satya Nadella einen verbalen Fehltritt der Extraklasse. Nach wie vor verdienen Frauen weniger als ähnlich qualifizierte Männer. Auf einer Konferenz wurde er gefragt, wie solle Frau am besten um eine Gehaltserhöhung verhandeln. Man soll auf das System vertrauen, so Nadella. It's not really about asking for the raise, but knowing and having faith that the system will actually give you the right raises as you go along. Und fügte hinzu, nicht mehr Gehalt zu fordern, bringe gutes Karma. That quite frankly, women who don't ask for a raise have. Because that's good karma. Die Aufregung im Netz war groß. Karma zahle keine Miete, schrieb eine Nutzerin. Nadella bemühte sich in einer E-Mail an seine Angestellten um Schadensbegrenzung. Er habe die Frage völlig falsch beantwortet. Nicht nur Fernsehmoderatorin Mika Brzezinski urteilte hart. It felt like shades of the 1950s. Das ist der Mief der 50er Jahre, so veraltet. Es ist unglaublich, dass heutzutage ein Firmenchef der Frau förmlich den Kopf tätschelt und sagt, nun benimm dich aber. Pat them on the head and tell them to behave. Nadella schob nach. Wer glaube, eine Gehaltserhöhung zu verdienen, solle einfach danach fragen. Und schlug damit in die gleiche Kerbe wie Sheryl Sandberg, Geschäftsführerin bei Facebook. The problem with these stories is that they show what the data shows. Women systematically underestimate their own abilities. Sie hatte 2010 einen viel beachteten Vortrag darüber gehalten, warum es so wenig weibliche Führungskräfte gibt. 3 Jahre später veröffentlichte sie ihr Buch Lean In, Frauen und der Wille zum Erfolg. Ihr Ansatz, Frauen sollen ihre Karriere stärker selbst in die Hand nehmen, sich sozusagen reinhängen. Es folgte die Gründung der Lean In Foundation. Den Technologiebereich für Frauen zu öffnen, macht natürlich vor allem wirtschaftlichen Sinn. Frauen wissen, was Frauen wollen. Unter Umständen könnten sie sogar die besseren Produkte schaffen, wenn sie die Gelegenheit bekämen. Gleiches gilt für Angehörige ethnischer Minderheiten. First, I want to say something about intersectionality. So when we talk about African Americans, Native Americans, Hispanic, Latinos. Seitdem im vergangenen Sommer öffentlich wurde, wie stark Frauen und Minderheiten im Silicon Valley unterrepräsentiert sind, ist eine Art Wettkampf entbrannt. Chiphersteller Intel kündigte an, $300 Millionen zu investieren, um die Belegschaft weiblicher und bunter zu machen. Facebook schuf ein sogenanntes Diversity-Team. 10 Mitarbeiter sind bei dem sozialen Netzwerk einzig und allein dafür zuständig, Strategien zu entwickeln, um mehr Frauen und Angehörige anderer Ethnien einzustellen. Geleitet wird das Diversity-Team von Maxine Williams. Williams fällt auf. In Trinidad geboren, ist sie eine der wenigen Schwarzen auf dem Facebook-Campus. Wenn wir bedenken, dass Facebook wirklich ein globales Produkt ist und Entfernungen keine Rolle spielen, dann müssen wir es schaffen, unsere Belegschaft so bunt wie möglich zu machen. Nur so können wir Anwendungen schaffen, die überall angenommen werden und die Menschen in der ganzen Welt für nützlich halten. Google setzt auf eine andere Strategie. Hier müssen alle ein Seminar durchlaufen. Thema Unconscious Bias, was so viel wie unbewusste Voreingenommenheit bedeutet. Go ahead, start us off there, please. So now I think I'm finally putting the final touches on the image cropper. I was able to finally get that thing to resize how I wanted. Morgens um 10 auf dem Campus der Antioch University in Los Angeles. Hier hat das noch junge Unternehmen Sabio LA 2 Räume angemietet. 8 junge Leute stehen im Kreis zum Stand-up, einem morgendlichen Ritual. Jeder erzählt, wie weit er mit seiner Arbeit ist, was er für den Tag vorhat und wo es gerade hakt. So now I'm just going to add the rest of the other ones that you told me to add at first. Vor gerade mal 2 Wochen haben diese 8 ihre Ausbildung bei Sabio LA begonnen. Gregorio Royas leitet die Firma gemeinsam mit seiner Frau. Wir machen aus Leuten, die überhaupt keine technische Vorausbildung haben, Softwareentwickler. Und viele in der Tech-Branche glauben, dass das nicht geht. Die amerikanische Gesellschaft wird immer bunter. Im Jahr 2044 wird die Mehrheit der Amerikaner nicht weiß sein. Doch der Anteil von Schwarzen und Latinos im Informatikbereich liegt bei weniger als 5%. Royas sagt, wir schaffen eine größere Vielfalt in der Branche, weil wir speziell Frauen und Angehörige von ethnischen Minderheiten ansprechen. So einfach ist das. Wir bilden sie aus und dann bewerben sie sich. Momentan gibt es ja nicht mal einen großen Pool von Bewerbern mit diesem Hintergrund. Right now we're not there, so how could you pick from us? Die Zahlen geben ihm recht. Jeden Monat werden in der US-Technologiebranche 9.600 neue Jobs geschaffen. Laut Prognosen wird es bis 2018 in dem Bereich 1,2 Millionen neue Arbeitsplätze geben. Programmierer in den USA verdienen umgerechnet mindestens 64.000 Euro pro Jahr. Van Jones geht mit dieser Zahl hausieren. Der bekannte Bürgerrechtler hat die Organisation Yes We Code mitgegründet, bei der Jugendliche aus armen Verhältnissen lernen zu programmieren. Es gibt keine einzige Mutter in der schwarzen oder lateinamerikanischen Gemeinde, die bislang Notiz davon genommen hat, dass ihr Kind umgerechnet 64.000 Euro im Jahr verdienen könnte, ohne dafür 4 Jahre aufs College zu müssen. 64.000 Euro im Jahr, die die Polizei nicht wegnehmen kann. Legal verdientes Geld. Van Jones unterstützt die Förderarbeit, die Unternehmen wie Sabio LA leisten. Wenn Schwarze, Latinos oder Native Americans den Zugang erstmal haben und es erste Erfolgsgeschichten gibt, dann werden andere diesem Beispiel folgen. So lief es im Sport und auch in der Musik. Da galt lange, Schwarze können singen, aber nicht mit der geschäftlichen Seite umgehen, bis Berry Gordy auftauchte. I've been really trying, baby. Gordy gründete 1959 das Motown-Plattenlabel. Hier waren Stars wie The Supremes, Marvin Gaye und The Temptations zu Hause. Es braucht also den Barry Gordy für das Internetzeitalter, den Mark Zuckerberg mit schwarzen oder lateinamerikanischen Wurzeln. Doch selbst wenn es diese Pioniere gibt, muss das nicht zwangsläufig Veränderungen im großen Stil bedeuten. Schließlich sind erfolgreiche Frauen im Silicon Valley wie Sheryl Sandberg bei Facebook und Marissa Mayer bei Yahoo immer noch die Ausnahme. Ein Vergleich. 1987 lag der Anteil der Frauen, die einen Abschluss in Computerwissenschaften machten, bei rund 37%. Heute liegt er bei rund 18%. Das ist eine Erklärung, warum der Frauenanteil in der Branche so gering ist. Aber viele Frauen, die tatsächlich einen Job im Silicon Valley ergattern, halten es dort im Durchschnitt nur 10 Jahre lang aus und orientieren sich dann um. Eine der vielen Hürden, genügend Geld für ihre Geschäftsideen zu sammeln. Denn speziell die Venture-Capital-Szene, wo entschieden wird, welche Startups finanzielle Unterstützung erhalten, ist eine Männerdomäne. Hier sind im Durchschnitt nur 6% der Teilhaber weiblich. Studien haben gezeigt, dass eine Geschäftsidee besser ankommt, wenn sie von einem Mann statt von einer Frau präsentiert wird. Männer sammeln bis zu 27 Mal mehr Geld von Investoren ein als Frauen für die gleiche Idee. Dabei zeigen andere praktische Erfahrungen, dass Frauen mit dem Geld verantwortungsvoller umgehen. Um die Technologiebranche attraktiver und offener für Frauen und Minderheiten zu machen, muss sich mehr ändern. Investoren, Unternehmer, Führungskräfte. Eine Quote ist hierzulande undenkbar. Veränderung muss von innen kommen. Die langgediente Computerwissenschaftlerin Telly Whitney sagt: Ich möchte gerne glauben, dass Veränderung in der Luft liegt. Es wird mehr darüber geredet, aber der Status quo funktioniert für viele Firmen. Sie haben keinen Grund, etwas zu ändern. Nur Druck von außen bringt da was. So they have no reason to change without some push from the outside. Das Silicon Valley sieht sich als Zentrum des Fortschritts, als Labor für die Zukunft. Die Firmen tun alles, um die Arbeitsatmosphäre so angenehm wie möglich zu machen. Freies Essen für die Angestellten, eine Beteiligung an einer für amerikanische Verhältnisse äußerst guten Krankenversicherung, mehr Urlaubstage als landesweit üblich und natürlich eine üppige Vergütung. Angestellte können ihren Hund mitbringen oder sich in der Mittagspause die Haare schneiden lassen. YouTube hat in seinem Büro eine Rutsche installiert, groß genug für Erwachsene. Es ist nun vielleicht an der Zeit, tatsächlich erwachsen zu werden und zu überlegen, wie ein Unternehmen der Zukunft mit gesellschaftlichen Veränderungen umgeht. Und die Zukunft kann nicht mehr weiß und männlich sein. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.